WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute auch wieder. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute ist 25 Jahre alt und heißt Tobias. Hallo Tobias. Ja, hi Domian. Hallo. Grüß dich. Hallo Tobias, weswegen rufst du an? Ja, also ich habe jetzt jemanden kennengelernt vor 3 Wochen und der ist HIV-positiv. Mhm. Okay. Ja, und ich hab ihn kennengelernt und war alles ganz toll. Hat auch geklappt, wir hatten auch miteinander Verkehr gehabt. Und er hat dir das gleich gesagt, dass er HIV-positiv ist? Danach. Ah. Er hat mir danach gesagt, dass er halt positiv ist. Und jetzt ist für mich komplett eine Welt zusammengebrochen, weil ich habe mich auch wirklich verknallt in den Typen, ne? Mhm. Ja, und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie hattet ihr denn Sex? Hattet ihr geschützten Sex? Wir hatten geschützten Sex gehabt. Wir hatten auch davor schon gegessen und alles. Hatten uns einen ganz chilligen Abend gemacht. Mhm. Und dann, keine Ahnung, hat er was gegessen und dann hat er irgendwie sich an der Lippe gebissen. Mhm. Und danach habe ich ihn irgendwie geküsst. Mhm. Und da meinte er zu mir, nee, ich habe gerade geblutet. Mhm. Und meinte ich so, okay, ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so dramatisch. Mhm. Na, kann ja jedem passieren. Naja, und dann, ja, hat er mir halt dann gesagt, halt, dass er ja schon 4-5 Jahre diese Immunschwäche hat. Ja. Moment, er hat es dir doch nach dem Sex erst gesagt. Nach dem Sex, ja. Nach dem Sex. Und der Sex war geschützt. Das ist doch schon mal gut. Er war geschützt, aber das mit dem Küssen da, mit dem Blut, ne? Ja gut, aber er hat dich ja auch zurückgedrückt und hat gesagt, ich blute. Du hast ihn noch nicht... Da war ich schon mit der Zunge im Mund. Ja. Mhm. Ja. Und jetzt ist für mich komplett eine Welt zusammengebrochen, weil ich weiß jetzt nicht, was los ist. Ich muss jetzt 8 Wochen warten. Mhm. Und ich werde total wahnsinnig. Das heißt, du hast wirklich das Blut von ihm in deinem Mund gehabt? Ja, genau. Ich habe es aber gleich ausgespült damit Wasser, ne? Aber fragt man denn dann nicht sofort, ja, wieso? Wieso ist das so schlimm, wenn du blutest? Gut, er hat mir das dann gesagt, weil ich habe mir dann auch Gedanken gemacht. Na ne? Gut, aber die Abfolge war ja, er hat geblutet an der Lippe. Und danach hattet ihr Sex geschützt und dann hat es dir erst gesagt. Sex hatten wir schon davor gehabt. Ach so, die Reihenfolge war ein bisschen. Davor. Ah, erst alles mit klar. Der Lippe war dann, wo wir gegessen haben. Ich verstehe. Ich dachte, der Sex kam nach dem Essen. Ich verstehe, der Sex war vor dem Essen. Ja, wir haben uns auch öfters getroffen. Okay, so, ne? Jetzt aber die letzten 6-7 Tage habe ich mich komplett zurückgezogen, ja. Weil ich mit der Situation gar nicht klarkomme. Also wir telefonieren zwar sehr viel miteinander, aber ich traue mich nicht so richtig, jetzt ihn zu treffen, ne? Warum nicht? Weil ich auch total unter Schock stehe irgendwie. Ja, das kann ich verstehen. Und die nächsten 8 Wochen sind nicht schön und man macht sich Sorgen. Das ist völlig klar. Andererseits, ja, ich mache mir Sorgen, dass ich mich vielleicht auch infiziert habe. Natürlich, das sind die Sorgen, ja. Ich bin total fertig, Domian. Aber immerhin hat er es dir dann doch relativ schnell gesagt. Ja, er hat es mir gesagt, weil er gemeint hat, er hat sich auch in mich verliebt. Und er hätte sich in mich verliebt und ich habe auch ein Recht, das zu erfahren. Und also, ja, aber es ist für mich was komplett Neues, weil ich kannte sowas vorher nicht. Mhm. Ja, also ich kenne natürlich Menschen, die sowas haben und ich habe mit solchen Leuten auch Freunde, Bekanntenkreis, Freunde von mir haben auch HIV-positive Freunde, aber ich kannte sowas vorher nicht. So, Tobias, ich finde, jetzt ist entscheidend. Also ihr hattet geschützten Geschlechtsverkehr. Er hat es dir gesagt. Jetzt ist das leider passiert mit dem Blut. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Äußerst gering, dass du dir da was geholt hast. Dennoch hätte ich an deiner Stelle auch Angst und das muss man überprüfen und die nächsten Wochen sind nun gerade nicht so schön. So, aber ich finde, entscheidend ist jetzt, was du für diesen Mann empfindest. Wenn du diesen Mann schon schätzt oder dich vielleicht verliebt hast in ihn, dann sollte dich das nicht abhalten, dich weiter mit dem Mann zu beschäftigen, finde ich. Es gibt so viele Paare... Schon klar. Ja, auch treffen, auch vielleicht auf eine weitere Beziehung einzulassen. Es gibt so viele Paare, wo einer positiv ist, der andere nicht positiv. Und er ist auch ein ganz toller Mensch, muss ich ehrlich sagen. Also wir verstehen uns wirklich geistig total gut. Ja, also wir sind auf einer Wellenlänge. Ja, dann trifft dich doch. Auch, ne, so. Ja. Also die Anziehungskraft ist da. So, dann den Schock verstehe ich. Da musst du jetzt durch, bis du dein Ergebnis hast. Aber ich würde mich dann an deiner Stelle auf jeden Fall mit ihm treffen. Ihr müsst ja jetzt vielleicht in der Zeit keine Intimitäten austauschen, aber triff dich doch mit ihm und guck mal, wie du weiter mit ihm klarkommst. Wenn es ein toller Mensch ist, ist das wertvoll, wenn man einen tollen Menschen gefunden hat. Dann muss man auch eine Komplikation bereit sein, in Kauf zu nehmen, finde ich. Ja, natürlich, klar. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen wollte. Ja, indem du zum Beispiel jetzt dich dann wieder mit ihm triffst mal und ihm das vielleicht auch so offen erzählst, dass das für dich ein bisschen schwierig ist. Und je mehr man drüber redet, desto einfacher wird es dann. Immer vorausgesetzt, du schätzt diesen Mann und du sagst, das ist ein toller Mensch. Ja, natürlich. Also ich schätze ihn wirklich sehr. So. Also er ist wirklich menschlich 1A auf jeden Fall. Dann ist die Sache. Muss ich schon wirklich sagen, also... Ja. Definitiv. Dann versuch's doch. Ich meinte auch zu ihm, falls es nicht für eine Beziehung klappen sollte, möchte ich auf gar keinen Fall irgendwie den Kontakt zu ihm abbrechen oder so. Ne? Aber die Gefühle sind halt nun mal da. Gut, dann versuch's doch jetzt mal so ganz vorsichtig die nächsten Wochen anzugehen und mal sehen, was daraus wird. Mhm. Ich wünsche dir viel Glück und vor allen Dingen wünsche ich dir natürlich viel Glück, dass du negativ bist. Das wünsche ich dir. Aber ich glaube, das wird schon. Ja, das ist meine größte Sorge jetzt in den nächsten natürlich. Wochen. Ja. Du bist aber in guter ärztlicher Betreuung. Du hast deinem Arzt das erzählt und der hat dich auch aufgeklärt über alles. Du meinst jetzt über Geschlechtskrankheiten? Nein, oder? Ich meine jetzt, du hast einen AIDS-Test bei einem Arzt machen lassen und der hat dich auch aufgeklärt über alle weiteren Dinge. Ja, natürlich. Okay. Mhm, ja. Natürlich. Also ich wollte auch eigentlich diese Pille danach nehmen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist halt, wenn man den Verdacht hat, aber ich habe dann gedacht, ich weiß nicht. Okay, das meinte ich gerade auch mit Aufklärung, dass ein Arzt dir das erklärt hat, wie man das macht, ob man das macht, wann man das macht. Da bist du in guter Beratung. Mhm. Bist du? Ja, natürlich. Okay, klar. Gut. Aber dieses Warten 4 bis 8 Wochen, geht das nicht? Nee, das muss man dann aushalten. Und das ist jetzt das Problem, aber ich muss versuchen, jetzt klarzukommen damit. Ich habe ja auch niemanden, mit dem ich reden kann. Ja. Also meiner Familie werde ich garantiert nicht sagen. Mhm. Also versuch es mal so anzugehen, Tobias. Und ich wünsche dir wirklich viel Glück, dass alles gut geht und dass vielleicht sogar eine tolle Beziehung zwischen euch beiden jetzt wächst. Vielleicht sogar eine noch tiefere, weil es auch eine ernste Komponente hat als nur so eine Fun-Beziehung. Vielleicht, man weiß es nicht. Ja, ich wünsche es mir auch auf jeden Fall. Alles Gute von Herzen, Tobias. Okay, Domian, danke. Tschüss, ciao. Ja, tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist Julien, 31, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Julien. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich, familiär ist das. Und zwar musste ich das in den Medien heute erfahren, dass in Dortmund ein totes Baby aufgefunden wurde im Keller. Mhm. Habe natürlich weitergehakt und es kam raus, dass das Baby von meiner Schwester ist. Ach du je. Ja. Wir wussten alle nicht, dass meine Schwester schwanger ist. Sie selber ist ziemlich jung, hat auch 3 Kinder. Wie alt ist sie? Sie ist 22 geworden. Mhm. Hat schon 3 Kinder. Und hat schon 3 Kinder. Mhm. Ja. Die hat 3 Kinder und ist wohl wieder schwanger geworden. Wir haben immer gesagt, wir sind bei ihr, sie soll doch sagen, ob sie schwanger ist. Sie hat es aber immer wieder verweigert und hat immer wieder gesagt, sie wäre nicht schwanger, es wäre ein Bandwurm. Und sie hätte einen Bandwurm. Wieso hat sie denn gesagt, sie hätte einen Bandwurm? Wie hat sich weil sie das total verleugnet hat, dass sie schwanger ist. Sie kam wohl da absolut nicht mit klar. Aber da muss doch irgendein für euch ein Indiz vorgelegen haben, dass sie eventuell schwanger ist. Sonst kommt man ja nicht auf die Idee zu sagen, ich habe einen Bandwurm. Ja, natürlich. Sie hat natürlich auch einen dicken Bauch, einen Schwangerschaftsbauch gehabt. Ich bin ja selber 3-fache Mama, ich weiß ja, wie das auch aussieht. Aber sie hat immer wieder gesagt, nein, der Bandwurm, der wäre so dick, dass sie halt so einen dicken Bauch gekriegt hat. Und dann war halt in der am 19.10. war so der Fall, dass sie gesagt hat, ich habe den Bandwurm endlich draußen. Mhm. Sie wäre beim also im Krankenhaus gewesen, mhm, und hatte mich halt gefragt, ob ich ihr eventuell Geld leihen könnte, weil sie bräuchte noch Medikamente. Mhm. Mein Schwager, also familiär alles, mein Bruder sind dann auch zu mir gekommen, haben dieses Geld auch abgeholt, waren dann auch eine Zeit lang hier noch und ja, und sie hatte mir nur gesagt, ich soll ihr versprechen, dass ich es meinem Schwager nicht sage, dass sie im Krankenhaus war. Und für was wollte sie das Geld denn haben? Angeblich für Medikamente. Mhm. Sie bräuchte noch Medikamente. Und wie viel Geld, um wie viel Geld ging es da? Ich habe ihr 50 Euro gegeben, weil sie war halt knapp bei Kasse und auch für Essen und halt diese Medikamente. Ich habe gesagt, mhm, komm, geb ich dir die 50 Euro. So, euch? Und sie hat dann mir geschrieben gehabt, ich soll bitte aber nicht sagen, dass, mhm, sie im Krankenhaus war und weil keiner das mitbekommen sollte, dass sie wohl angeblich diesen Bandwurm hat. Mhm. Weil sonst würde sich mein Schwager totale Sorgen machen und würde sich wieder einen Kopf machen. Mhm. So, ja, das ist so die Version von ihr. Was ist denn jetzt genau und wirklich passiert? Es wird wohl genauso passiert sein, dass sie das als Alibi wohnt genommen, ja, hat, dass, ja, halt die ganz alleine zu Hause ist. Sie wird wohl in den Keller gegangen sein, in ihrem Haus, wird dieses Kind entbunden haben und hat dieses Kind in eine Tüte reingepackt und halt diese Tüte in einem Katzenkorb gelegt haben. Ja. Im Keller. Ja. Und da ist das Kind in der Tüte. In ihrem eigenen, ja, in der Tüte Keller gestorben. Ja, wird wohl gestorben sein. Und ich war am 21. war ich da, am 21.10., da hat sie halt Geburtstag gehabt, als Überraschung. Und da war wohl das Kind schon tot. Wie lange hat das Kind im Keller gelegen? Das ist, jetzt, heute haben wir Mittwoch, Dienstagnacht, um kurz vor eins ist es gefunden worden durch einen Nachbarn. Und wie lange hat es da gelegen? Das hat von dem 19.10. bis, ah ja, gestern da gelegen. Ein Nachbar hat es gefunden? Ein Nachbar hat es gefunden, ja. Wo ist dein... Er hat wohl die Blutleiche wohl gesehen und ja, und hat dann halt da irgendwie rumgestöbert und hat wohl dieses Baby entdeckt. Was für ein grauseliger Fund. Ja, richtig grauselig. Was für schrecklich. Sie selber ist jetzt wohl, wurde auch direkt festgenommen. War denn sofort klar, dass deine Schwester dahinter steckt? Ja. Ja. Es war klar. Ich verstehe auch die Hintergründe nicht. Wie war das gleich klar da im Haus, dass sie das ist? Wie kam das? Weißt du das? Sie hat ziemlich doll zugenommen. Hm. Und das haben auch die Nachbarn mitbekommen. Ach so. Und meinten auch, dass sie wohl auch schwanger wäre, wohl. Ich, mhm, habe auch mit den Nachbarn rein gar nichts zu tun, mhm, weil sie selber, ich wohne halt in einer anderen Stadt, mhm, und das sind halbe Stunde Zugfahrt. Somit haben wir auch nicht wirklich so den Kontakt gehabt. Den ganz engen Kontakt, nicht so. Nee, nicht, mhm, den ganz engen Kontakt. Wo ist deine Schwester jetzt? Meine Schwester ist jetzt im Krankenhaus unter Aufsicht von der Polizei, muss halt noch behandelt werden. Mhm. Also, weil körperlich irgendwas... Wohl körperlich. Also, wie gesagt, auf dem Geburtstag war sie auch unter der Decke, hat auch immer wieder was versteckt und so bauchmäßig oder so. Dann ist sie halt einmal aufgestanden. Ich habe gehört, ui, irgendwas stimmt da auch nicht, weil, mhm, sie hat echt einen flacheren Bauch gehabt. Mhm. Ne? Sie ist halt zwar ein bisschen korpulenter, okay, aber jetzt nicht so übermäßig, dass man das, mhm, halt, ne, erwergen jetzt könnte, dass sie schwanger gewesen wäre. Ja, jetzt, aber sie hat als wieder immer wieder gesagt, sie hätte diesen Bandwurm. Und sie wäre ja jetzt, endlich ist ihr Bauch weg und, mhm, ja, das heißt, du hattest keine Möglichkeit mit ihr zu, nein, reden, seitdem nicht das jetzt sie bekannt war. Sie war am Samstag hier und sie war richtig, also richtig fröhlich, mhm, und hat sich auch nichts anmerken gelassen. Mhm. Ne? Nun ist das ja, nun ist das ja, meine Kinder. Ja, nun ist das ja was Ungeheuerliches, wenn eine Frau das macht. Ja. Was ist deine Schwester für ein Typ, für ein Mensch, dass sie sowas macht? Meine Schwester, ja, die hasst Menschen. Also sie lässt auch keinen an sich ran. Hat also auch innerlich eine Mauer aufgebaut. Also ich muss aber auch sagen, sie hat drei Kinder. Wie diese geht Kinder sie denn? Wurden vor 2 Monaten in Obhut genommen vom, ach so, Kinderheim. Mhm. Na, also sie sind im Kinderheim. Mhm. Und sie lebt, sie lebte alleine? Sie lebt mit meinem Schwager. Ach, die leben in einer Wohnung zusammen. Und er hat es auch nicht gemerkt. Also da hat sie dann gesagt, ja, nee, ist nicht. Sie hätte nur zu viel gegessen und, mhm, halt sowas. Also hat das auch, aber ich ich verstehe das nicht, wieso kein Mensch das gesehen hat. Gerade ein Mensch, der wirklich 24 Stunden lang mit diesem Mensch zusammenlebt. Vor allen Dingen mit dem Bandwurm ist insofern völlig absurd, weil, soweit ich informiert bin, wenn man einen Bandwurm hat, wird man spindeldürr und nicht, man kriegt da keinen Babybauch von. Ja, und sie ist halt also ganz schön in der Breite gegangen. Und da habe ich auch gedacht, du hast ganz schön zugenommen. Ja, ich habe zu viel gegessen und ja. So, der Schwager ist auch der Vater des Kindes? Der ist der Vater des Kindes, Wenn sie so jung ist und hat schon drei Kinder, wieso hat sie nicht verhütet? Ich weiß es nicht. Du bist die Schwester, ihr habt die Schwestern... Ich habe immer wieder gesagt, weil sie macht sich auch das komplette Leben kaputt. Sie ist noch ziemlich jung und ich habe ihr gesagt, mein Gott, es gibt Kondome, es gibt Pillen, es gibt 3-Monats-Spritzer. Ja. Ich weiß nicht, warum. Aber da sind dann auch beide dran schuld. Da gebe ich nicht nur ihr die Schuld. Nein, beide, natürlich. Die Schuld daran, es sind beide dran schuld. Hast du mit dem Schwager schon telefoniert? Nein, wir dürfen nicht. Wir dürfen keinen Kontakt haben. Mhm. Ich habe einmal nur kurz, habe ich das mitgekriegt, habe mit meinem Bruder geschrieben über WhatsApp und er hat gesagt, ja, das stimmt. Die sind alle total fertig, aber die dürfen halt auch nicht wirklich was sagen. Deswegen, ich habe das alles nur aus den Medien, also Facebook ist davon voll. Wenn man bei Google eingibt, ist das total voll. Ich habe es auch nicht wirklich wahrgenommen, bis ich die Bilder gesehen habe von diesem Haus. Da war dir klar, was es ist und wer es ist. Genau, und die haben auch ein Bild, haben sie geschickt, von meiner Schwester halt, verzögert, also total verschwommen, nur man sieht es halt, dass sie es ist. Und du erkennst sie. Würdest du sagen, Kreislaufkollaps gekriegt, meine große Tochter, die ist 10 und die ist hier umgekippt. Ich weiß nicht, was ich tun soll, gar nicht. Nun ist deine Schwester, ja, man muss es so sagen, eine Mörderin. Ja, sie ist eine Mörderin. Würdest du sagen, dass sie, deswegen fragte ich gerade auch, was sie so für ein Typ ist, ist sie wirklich bei Sinnen oder ist sie psychisch erkrankt? Sie ist jetzt wohl durch alles halt, auch durch ihre Kindheit, wo ist wohl was passiert, aber darüber redet sie auch nicht. Dann halt mit den Kindern, die 3 Kinder, darunter hat sie auch ein behindertes Kind und das war ihr vielleicht auch alles zu viel. Mhm. Sind die Kinder von verschiedenen Vätern? Die letzten beiden sind von dem jetzigen Freund, wo auch halt dieses tote Mädchen aufgefunden wurde. Sie hat sich auch immer ein Mädchen gewünscht und ich verstehe nicht, warum sie diesem Mädchen nicht die Chance gegeben hat, weiterzuleben. Und wenn sie das Mädchen zur Adoption freigegeben hätte, dann hätte das Mädchen leben können. So ja, ist eine Katastrophe passiert. Also du kannst das gar nicht klar sagen, ob sie eine schwere seelische Störung hat. Das kann man. Nein, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass sie halt wirklich in dieser Klinik ist, also in einer Frauenklinik da wird sie wohl behandelt. Mhm. Da sind Polizisten auch davor, vor der Tür, damit sie auch nicht ausbricht. Und ihr war es wohl schon bewusst, dass was passiert. Mhm. Man stellt sich, als du es gerade erzählt hast, gingen mir sofort so die Bilder durch den Kopf. Wie hat sie es gemacht? Hat sie dieses kleine Baby umgebracht und dann in die Tüte gelegt oder hat es sie lebend in die Tüte und das Kind ist von alleine gestorben? Also durch. Aber da denke ich mir mal, ein Baby, also dieses Baby war überlebensfähig, das steht auch im Internet. Also es hat wirklich gelebt. Und wie jetzt was passiert ist, also bis die Obduktion natürlich da irgendwie beendet ist, das dauert dann wohl auch, ne? Sag mal, Julien, wenn da schon so viele Probleme waren, auch mit den anderen Kindern, die Kinder sind weg von ihr, dann muss doch auch das Jugendamt einen Blick auf sie gehabt haben in der ganzen Zeit. Soweit wie ich mitbekomme, hat das Jugendamt wohl auch den Verdacht gehabt, dass sie nochmal schwanger ist. Aber die haben das doch bestimmt nicht geglaubt mit dem Bandwurm. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch, dass sie mich in vielen Sachen angelogen hat, dass sie auch nicht sich wirklich öffnen konnte, obwohl ich immer wieder gesagt habe, wenn du schwanger bist, ich sag so, sag mir Bescheid, wir finden einen Weg, wir finden eine Lösung, ich bin für dich da. Weißt du, und wenn sie das Kind... Ich würde auch weiterhin immer noch für sie da sein, immer noch. Wenn sie obwohl das Kind sie in halt eine Babyklappe gegeben hat. Ganz genau, weil da gibt es Babyklappen. Sie hätte es nur in der Reisetasche packen müssen, zudecken müssen, da reinpacken und fertig. Sie hätte auch eine anonyme Geburt machen können. Du hast gerade etwas Interessantes gesagt. Du hast gesagt, auch jetzt werde ich noch für sie da sein. Ich werde für sie da sein. Es ist immer noch meine Schwester. Es ist deine Schwester. Das heißt, wie wirst du, wenn das möglich sein wird demnächst, wie wirst du ihr gegenübertreten? Ich Man fragt doch wahrscheinlich dann schon, warum, ne? Warum? Warum? Das ist ganz das einzige Wort, was man fragen muss. Warum? Warum? Mhm. Ja, weil ob sie mir darüber eine Antwort geben kann, das weiß keiner. Mhm. Sie wird jetzt wohl, laut meines Wissens, wird sie wohl auch in einer psychiatrischen Anstalt kommen. Mhm. Also in einer komplett geschlossenen. Und was danach passiert, wissen wir nicht. So, das ist natürlich für die gesamte Familie und so auch für dich eine ungeheure Belastung und ein Schock, wenn so etwas passiert ist. Das kann ich mir gut vorstellen, das ist furchtbar. Juline, ich möchte gerne, dass du weißt ja, dass unsere Zeit ja etwas begrenzt ist. Ja, natürlich. Ich möchte sehr gerne, dass du mit meiner Psychologin, der Sabine, jetzt noch weitersprichst. Ja. Und ich wünsche euch, der Familie, ja, was kann man da wünschen, dass ihr, ich weiß gar nicht, was ich wünschen kann. Dass man lernt, damit umzugehen vielleicht, so kann man sagen. Ja. Das ist ja so ungeheuerlich. Das wird euch viele, viele lange Zeiten begleiten, dieses Unglück. Ja, das wird uns Jahre begleiten. Mm-hmm. Jahre. Bestimmt. Juline, ich danke dir für dein Vertrauen. Ja. Und ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Sabine zurückgerufen gleich. Okay, dann weiß ich Bescheid. Alles Gute dir und deiner Familie von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und weiter geht es mit Roland. Roland ist 48. Guten Morgen, Roland. Guten Morgen, Domian. Hallo, Roland. Hallo, grüß dich. Roland, und was geht's bei dir? Ja, meine Frau ist schwer alkoholkrank. Sind jetzt 5 Jahre verheiratet und die macht jetzt die 6. also Therapie. War sie schon Alkoholikerin, als ihr euch kennengelernt habt? Ja, aber das wusste ich noch nicht damals. Ach so, wann hast du es denn gemerkt? Nach wie vielen Jahren oder nach welcher Zeit? Nach dem ersten Jahr. Waren wir schon verheiratet. Bitte? Da waren wir schon verheiratet, dann habe ich es erfahren, auch gemerkt selber, ne? Wie hast du es gemerkt? Ja, dass es immer mehr wurde mit dem Alkohol, ne? Mhm. Wie hat sie denn getrunken? Und nee, ich hatte gerade gefragt, wie hat sie denn getrunken? Wann und so weiter? Ja, immer. Also am Anfang nur Bier und Wein und dann fing der Schnaps immer mehr an, ne? Und über den ganzen Tag verstreut? Ja. Verteilt? Ja. Mhm. Also die hat quasi zum Schluss immer nur noch einen Pegel gehabt. Mhm. Und jetzt ist halt jetzt die 6. Langzeit, also diese Macht. Und es sind 2 verschiedene Menschen sind das. Also sowas, ich trinke selber auch keinen Alkohol, nehme keine Drogen zu mir. Mhm. Und ich bin selber krank noch, ne? Mhm. Ja, du atmest so, hast du eine Lungenerkrankung oder? Ja, eine Lungenerkrankung, ja. Ja, ich hab's gerade schon gemerkt, sind so Aussetzer immer. Mhm. Ja, bin sauerstoffpflichtig. Mhm. Und wird immer weniger von Lungenvolumen. Was? Da ist auch immer ein Aussetzer in der Leitung übrigens. Ja, das höre ich auch mal. Ja, das Telefon ist immer so ein Piepen, ne? Ja, es setzt einfach nur aus. Wir versuchen es mal weiter. Ja. Also ist jetzt... die letzte Chance gegeben, ne? Mhm. Und die ist jetzt seit dem Wochenende wieder weg. Mhm. Wie lange muss jetzt diesmal drin bleiben wieder? 6 Wochen. 6 Wochen. Mhm. Und ich habe schon so viele Chancen gegeben und ich habe es auch schon vor die Tür gesetzt und alles Mögliche. Mhm. Und ich weiß nicht... Ist das jetzt die letzte Chance, die du ihr gibst? Die allerletzte, ja. Du bist entschlossen, dann zu sagen, wenn es dann noch einmal vorkommt, dann gehst du? Ja, sobald du noch einmal was anpackst, jetzt also definitiv Scheidung und dann alles mit Training. Wie lange hat das denn jetzt gedauert, bis sie sich nun wieder durchgerungen hat, nochmal in einen Entzug zu gehen? Oh, es hat lange gedauert. Ich habe jetzt nicht mal die Pistole auf die Brust gesetzt, aber in der Zwischenzeit musste ich auch ins Krankenhaus, in Reha. Mhm. Und ich habe schon so oft Krankenhausaufenthalte abgebrochen wegen ihr. Mhm. Na, über welchen Zeitraum reden wir? Über ein paar Monate oder wie lange? Nein. Also jetzt, bis ich entschlossen habe, letztes Mal. Also vom letzten Mal, dann ist sie rückfällig geworden und wie lange hat es gedauert, bis sie jetzt gesagt hat, okay, ich gehe wieder? Halbes Jahr. Mhm. Ja. Mhm. Ist sie denn richtig, wirklich auch einsichtig? Ich hoffe es. Ich weiß nicht, ob das nur spielt oder nur macht, dass wir die trennen oder ich weiß es. Bis jetzt hat es immer nur eine kurze Zeit gedauert, wurde sie wieder rückfällig. Ne? Ist ihr klar, dass du dann wirklich gehen wirst? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja. Mhm. Ich glaube schon. Warum? Weil sobald du was getrunken hast, dann hasst du mich bis zum Geht nicht mehr und beschimpft mich von allen Feinden. Mhm. Und die mir so alles versaut. Ich habe ganzen Freundschaften, ich habe keinen einzigen Kollegen mehr. Mhm. Der mich alles vermasselt, ne? Alles komplett. Ich muss dich mal zwischendurch fragen, was für eine Erkrankung hast du? Wie heißt die genau? Lungenfibrose. Ah, mh. Sehr schwere Erkrankung. Bitte? Eine schwere Erkrankung. Ja, ja. Mhm. Also ich bin auch sauerstoffpflichtig, 24 Stunden am Tag, Sauerstoff. Das heißt, du hast auch so eine Verkabelung in der Nase, dass du Sauerstoff kriegst? Ja, richtig, ja. Ja. Ist das, das kann man nicht heilen, ne? Das ist natürlich dann für dich auch eine große Belastung, wo du selbst so krank bist, wenn du eine Frau an deiner Seite hast, die Alkoholikerin ist. Ist richtig, ja. Weil vor allen Dingen, ich fang allein, keinerlei Unterstützung, ne? Mhm. Dort nicht. Ich glaube ja auch, dass dann nach einem gewissen Zeitraum wird auch die Liebe zerstört zu einem Menschen. Ist vorbei, schon lange weg. Ist schon lange weg? Ist schon lange, bei mir ja. Aber ich glaube, meine Frau sieht das genauso, oder? Aber wenn die Liebe schon weg ist, warum bist du nicht dann auch schon weg? Ja, das sagt man so einfach, ne? Ja, einfach sagen. Kann ich mal wieder noch eine Chance geben, ne? Hast du die Hoffnung, dass es sich vielleicht wieder entwickeln könnte? Nee, nein, nein. Aber dann ehrlich gesagt, nein. Aber dann wärt ihr doch eigentlich nur noch eine WG hinterher. Bitte? Ja, also, ja klar. Mhm. Das ist schon richtig, ja. Aber ich denke mal an das Gute, an das Positive, ne? Irgendwie, oder ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe Angst, dass es vielleicht dann ganz runtergeht oder so, ne? Mhm. Normalerweise könnte mir das egal sein, aber... Du hast ja gerade schon so ein paar Andeutungen gemacht. Wie genau verhält sie sich dir gegenüber, wenn sie hackedicht ist? Also sie beschimpft mich, die hasst mich ein bisschen abgrundtief dann. Mhm. Wie reagierst du darauf? Ja, am Anfang habe ich genau das Gegenteil gemacht, also dann wurde ich auch aufgeregt. Mhm. Und jetzt sage ich schon gar nichts mehr, ne? Überhaupt nichts mehr. Gab es auch, ist sie auch handgreiflich geworden dir gegenüber? Nein, das hätten sie nie machen dürfen. Mhm. Also ich würde nie eine Frau anpacken oder sonstiges, aber... Nein, sie nicht, du nicht, aber ist sie handgreiflich geworden? Nein, nicht. Ich habe zwar schon einiges vom Kopf geschmissen, aber so handgreiflich so, nein. Da habe ich jetzt wohl ein bisschen zu Respekt. Ja, so, jetzt heißt das, die nächsten Wochen ist sie im Entzug, das ist wieder eine harte Zeit für sie, genau. Und dann kommt die Bewährungszeit. Kommt die Bewährungszeit, aber also ich glaube da nicht mehr dran, dass du das wirklich schaffen wird, aber ganz ehrlich gesagt, nein. Nein, ganz ehrlich nicht. Das ist eine düstere Prognose. Ja, ich habe sie auch schon vor der Tür gesetzt, aber es steht leider auch im Mietvertrag drin. Mhm, mh. Und boah, ja, das ist aber so wirklich eine schwierige Lage, Roland. Wenn du so klar. Schwer. Ja, weil du gerade schon so ganz klar zu mir gesagt hast, da ist nichts mehr mit Liebe. Nein. Stehe ich ja eigentlich immer auf dem Standpunkt, dass man dann auch gehen sollte, weil man sich ja selbst einfach durch einen Alkoholiker auch mit kaputt macht. Das ist richtig, ja. Und du bist schon angeschlagen genug durch deine Erkrankung. Ja, vor allem, ich kriege keinerlei Unterstützung, ne? Überhaupt nicht, ne? Mhm. Bist du, hast du, es gibt ja so Selbsthilfegruppen von Alkoholikern, von Angehörigen von Alkoholikern. Da war ich schon, bin ich auch schon mitgegangen, ich habe schon alles gemacht, ich habe unterstützt, ich habe alles gemacht, wo ich sie unterstützen konnte, ne? Mhm. Selbst mit Therapie und alles Mögliche, aber es hat nichts gebracht. Ja, nee, das meinte ich jetzt nicht. Ich meinte, es geht um dich. Es gibt, es gibt Selbsthilfegruppen von Angehörigen von Alkoholikern. Da war ich schon, ja. Da warst du schon. Hat dir das was gebracht? Ja, schon was gebracht, ja. Aber gehst du jetzt nicht weiterhin? Nein, die war nicht mehr weiterhin, nein. Mhm, ja. Also ich finde, Roland, dass du dir irgendwie auch eine psychologische, psychotherapeutische Stütze suchen solltest. Nach 5 Jahren und selbst so angeschlagen geht das extrem an die Substanz, glaube ich. Extrem. Ja, das ist richtig. Ja. Und da brauchst du auch eine Unterstützung, auch dann vielleicht, um den endgültigen Schritt zu machen, von ihr wegzugehen. Ich möchte, dass die Sabine dich dann noch etwas berät, was du da tun könntest. Ja, super. Einverstanden? Sehr gerne, Roland. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir werden dich gleich nochmal anrufen. Und wünsche dir alles Gute und dass du es schaffst, ja, da gut rauszukommen aus der ganzen Geschichte. Dankeschön. Ich glaube, das ist das Richtige. So hört sich das an. Alles Gute, wir melden uns gleich. Ja, danke. Tschüss, ciao. So, liebe Leute, wir haben gleich 1.30 Uhr und ich möchte euch gerne auf unser Thema morgen hinweisen. Morgen heißt unser Thema Horror. Ich möchte gerne mit euch über Horror und Grusel sprechen. Was habt ihr schon extrem Gruseliges erlebt? Vielleicht beim Gläserrücken, vielleicht bei einer Geisterbeschwörung oder vielleicht sogar bei einem Exorzismus. Das gibt's ja leider Gottes immer noch und immer wieder. Und was war für euch bisher der reinste Horror? Habt ihr schon mal einen richtigen Spuk? Ich meine jetzt nicht so ein Firlefanz, sondern ich meine wirklich etwas, wo ihr fassungslos da standet oder geschaut habt und habt gedacht, das ist ja unglaublich, das kann man nicht erklären. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Wenn ja, dann meldet euch gerne bei uns unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und gerne auch während der Sendung. Das Thema ist Horror und ich möchte gerne mit euch über Horror und Grusel sprechen, was ihr schon an Horror und Grusel erlebt habt. Ich bin sehr gespannt auf die Sendung morgen. So, jetzt geht's weiter mit heute und der freien Themennacht. Und hier ist Michelle. Michelle ist 15. Hallo. Hallo. Hallo Michelle, schön, dass du da bist. Ja, ich bin froh, dass ich durchgekommen bin. Ja, Mensch. So lange auf? Ja. Musst du nicht zur Schule morgen? Nee, das ist ja mein Problem. Oh, dann können wir gleich loslegen. Ja, und zwar, ich kann im Moment nicht in die Schule gehen, weil mir ist immer schwindelig die ganze Zeit. Ach. Und ich muss mich auch morgens immer übergeben und mir ist total schlecht und oder ich habe Kopfschmerzen, also es ist jeden Tag was anderes, aber halt meistens mit diesem Schwindel. Mhm. Und das hört halt erst auf, wenn ich hundertprozentig weiß, ich muss nicht in die Schule. Ach, das heißt, du gehst nicht gerne in die Schule? Nee, aber ich weiß ja eigentlich gar nicht warum, weil es ist ja eigentlich nichts in der Schule, also ich werde nicht gemobbt oder sowas. Mhm. Sonst war das eigentlich alles gut, nur Schule ist halt sehr schwer. Ich bin jetzt im 10. Schuljahr. Mhm. Also schon Stress und Druck ist da schon. Ja, das ist schon. Aber ich meine, das war ja eigentlich die anderen Schuljahre auch. Ja, vielleicht nicht so stark wie jetzt. Ich meine, je weiter man hochkommt, desto härter wird's natürlich. Ja, also ich denke auch, also ich war auch bei meiner Psychologin, also ich war schon beim Kardiologen und bei allen möglichen Ärzten, mhm. aber organisch ist es auf jeden Fall nicht. Alles abgeklärt? Ja. Mhm. Wie lange geht denn das schon so eigentlich? Also das hat angefangen 2 Wochen vor den Sommerferien mhm. und dann war das dann in den Sommerferien wieder gut und mhm. dann ungefähr 2 Wochen vor den Herbstferien hat es dann wieder so angefangen. Ach so, aber direkt nach den Sommerferien ging es dann? Nee, dann ging es auch und mhm. Also ich weiß auch nicht, wie das auf einmal wieder kam. Also du hast körperlich, warst du bei Ärzten, ist alles abgeklärt. Du bist ja körperlich kerngesund. Genau. So, dann gab es eine Psychologin, bei der du auch warst. Ja, also ich bin schon bei der seit 3 Jahren, weil ich halt von meiner Mama zu meinem Papa gezogen bin. Das mit meiner Mama war der reinste Horror. Mhm. Und dann war ich halt bei der, um das irgendwie zu verarbeiten. Ja, und dann kam halt das dazu. Und sie hat halt auch gesagt, dass das mit dem Schwindel, das ist auf jeden Fall psychosomatisch. Mhm. Aber sie weiß selber nicht, was ich dagegen tun kann. Wo wohnst du denn im Moment bei wem? Bei meinem Papa. Beim Papa. Und ja. Funktioniert das bei dem Papa? Ja, das funktioniert super. Und wie das Verhältnis zu deiner Mutter, wie ist das? Das ist sehr schlecht. Also das erste Jahr, als ich nicht mal dort gewohnt habe, hatten wir überhaupt keinen Kontakt. Mhm. Dann habe ich auf einmal einen Anruf bekommen, dass sie schwanger ist. Mhm. Und dann, ja, dann hatte ich halt ab und zu mit ihr Kontakt, wegen meiner Schwester halt. Mhm. Aber das klappt halt überhaupt nicht. Und jetzt haben wir wieder gar keinen Kontakt. Wie kommt denn das, dass das zwischen euch nicht klappt? Kannst du das erklären? Also, ich denke mal, das Problem ist, sie war schon sehr früh, hat sie mich bekommen. Mhm. Sie war mit 17 hat sie mich bekommen. Mhm. Und sie kam halt überhaupt nicht mit mir klar. Und ich bin eigentlich bei meiner Oma groß geworden. Ach so. Und irgendwann war die, denke ich mal, einfach überfordert. Und dann mhm. hat die auch mich geschlagen. Und ich hatte Platzwunden am Kopf und alles. Wie empfindest du das denn, dass deine Mutter dich gar nicht so mag oder will? Also, ich fand das immer sehr schlimm. Aber ich habe mich eigentlich damit abgefunden. Mhm. Weil, sie ist ja auch nicht für mich wie meine Mama eigentlich. Ja, genau. Ja, eher meine Oma. Also die Oma, da ist ein guter Draht, gutes Verhältnis. Ja, ja, sehr gut. Und dein Papa, hat der eine andere neue Frau oder seid ihr beide alleine? Also der hat zwar eine Freundin, aber die wohnt nicht hier. Achso, ein anderes Kind gibt's nicht? Nee. Und das, ihr beiden kommt so gut durch den Alltag, dein Vater? Ja. Mhm. Ich weiß, er kann natürlich auch alles auch zusammenhängen. Ich meine, ja. das hast du mit Sicherheit nicht so ganz einfach weggesteckt, dieses ganze Chaos mit deiner Mutter. Ja. Und auch wenn man jetzt so sagt, ja, ich habe mich damit abgefunden, tief in einem tut das schon weh und ja. arbeitet. Vielleicht spielt das auch in der ganzen Geschichte, die du da erzählst, auch eine Rolle. Vielleicht aber auch kombiniert damit, dass irgendwie vielleicht doch ein bisschen Angst zu versagen in der Schule, zu großen Leistungsdruck, dass das auch mitspielt. Ich bin ja. Im Moment ist es einfach so, dass es halt mit der Schule kommt das und dann halt alles zusammen mit dem Schwindel. Und ich denke halt auch, dass, also ich werde meinen Abschluss dieses Jahr auf jeden Fall nicht schaffen, weil ich schon sehr viel verpasst habe. Und ich denke halt, also es kann überhaupt nicht besser werden und ich will nicht mehr alles. Also es ist jetzt, ich bin also an einem Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich jetzt Schlaftabletten hier hätte, ich würde sie nehmen. So schlecht fühlst du dich? Ja. Hast du das deiner Psychologin auch schon mal gesagt? So? So klar? Nee. Musst du machen. Ja, ich habe halt Angst, dass sie dann sagt, dass ich in eine Klinik muss. Na, ich glaube, dann wird dir erstmal auch klar, wie ernst du das meinst und wie weh dir das alles tut. Ich finde, Michelle, wenn man ein Jahr verliert in der Schule, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Was meinst du, wie viele große, berühmte Menschen mal sitzen geblieben sind, ein Jahr verloren haben, auch Krisen hatten. Gerade so im Alter, in dem du jetzt bist mit 15, da haben ganz viele Leute richtig heftige Krisen. Aber deswegen darf man sein Leben nicht wegschmeißen. Du hast einen netten Papa. Guck mal, man muss ja auch lernen, das Gute, das Schöne im Leben zu sehen. Und das Schöne ist in deinem Leben, deine Oma ist toll und du hast einen netten Papa. Das ist doch schon mal ein dickes Fund, diese beiden Sachen. Stimmt. Wenn du die jetzt auch nicht hättest, dann wäre es natürlich noch viel trauriger. Weißt du, und mit der Schule, das kriegt man geregelt. Na gut, dann machst du halt ein Jahr nochmal. Ist auch egal. Die Sachen, die du mir jetzt geschildert hast, die nehme ich sehr ernst. Aber die kann man wieder hinbiegen. Und in ein paar Jahren ist es vergessen, wenn du es hinter dir hast. Ja, ich hoffe. Mit dem Selbstmord, ich weiß, da ist man dann, wenn es einem richtig schlecht geht, denkt man da dran. Aber das ist immer der falscheste Weg, den man wählen kann. Weil man wirft ja sein Leben und die Zukunft und alles, was man hat. Und man tut denen, die man lieb hat, denen tut man unfassbar weh. Was meinst du, was dein Papa traurig wäre, wenn du tot wärst? Ja. Und deine Oma? Ja, meine Oma. Das wäre ganz schlimm. Ja. Also Michelle, ich finde, da muss jetzt die Psychologin nochmal richtig ran, was da los ist, dass du deine Angst verlierst. Ich glaube, das hat ganz viel mit Angst zu tun. Ich habe eine wunderbare Psychologin hier, die heute Nacht hier mich begleitet im Hintergrund. Die wird dich jetzt erstmal anrufen und dich beraten, was du noch tun könntest und was du deiner Psychologin vielleicht auch noch sagen könntest. Ja. Und da musst du mit deiner Psychologin nochmal ganz offen reden. Ja. Weißt du, die schickt dich nicht sofort in die Klinik. Die soll nur kapieren, dass es dir wirklich mies geht. Darum geht's. Ja. Ne? Und dann glaube ich, da kann man dann schon eine Hoffnung am Horizont sehen. Ja, danke schön. Ja. Und nochmal gesagt, ein Jahr verlieren ist überhaupt nicht schlimm. Gar nicht schlimm. Ja. Liebe Michelle, du legst bitte auf und du wirst von der Sabine gleich zurückgerufen, okay? Ja, okay. Ich drück dir ganz fest die Daumen und wünsche dir ganz viel Glück. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Und Sammy, stimmt das, Sammy? Ja, das stimmt. Sammy, 23, grüß dich. Genau. Hi. Hallo. Eine Frau. Genau. Ja. Sammy, dachte ich jetzt, das ist ein Junge. Nee, das ist nur eine Abkürzung. Okay, Sammy, 23, um was geht's? Und zwar, ich habe einen Freund, der ist 20. Mhm. Wir sind jetzt seit über 2 Jahren zusammen. Mhm. Und er sitzt zum dritten Mal in Jugendstrafanstalt. Ja. Und ich habe eine 4-jährige Tochter. Ja. Ist aber nicht von ihm. Das habe ich ja schon kombiniert. Ja, die ist mir vor einem Jahr weggenommen worden. Warum? Weil ich habe meinen Freund kennengelernt, habe dann halt noch mit dem Vater meines Kindes Kontakt gehabt, oft getroffen, mit der Kleinen zusammen. Und dann fing das an, dass die Drogen genommen haben. Die beiden habe ich natürlich gruppenzwangmäßig mitgemacht. Und daraufhin ist das Jugendamt zu meinen Eltern gekommen, weil mein Ex-Freund, also der Vater meines Kindes, denen den Tipp gegeben habe, dass ich Drogen nehme. Daraufhin hat man mir das Kind abgenommen, das wohnt bei meinen Eltern in Pflege jetzt seit einem Jahr. Aber immerhin bei deinen Eltern? Genau. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich sehr gut. Ich sehe die Kleine, wann ich will, jeden Tag. Ach so, ja, das ist schon mal sehr gut. Und ja, also so das Verhältnis ist ganz okay, wenn es nicht um meinen Freund geht. Ja, erzähl mal von dem Freund. Der sitzt jetzt wieder im Knast. Warum sitzt er im Knast? Jetzt gerade wegen nicht gemachten Sozialstunden. Mhm. Wie lange sitzt er? Noch eine Woche. Ja. Also und, bis Montag. Und weswegen hat er die Sozialstunden aufgebrummt bekommen? Wegen, ich glaube, das war wegen Rollerdiebstählen. Also er hat so viele Anzeigen gehabt, da blickt man gar nicht mehr durch. Mhm. Also viel Kleinkriminalität, wenn man das mal so genau, ausdrückt. Einbruch, Diebstahl, Beleidigung, alles war dabei. Ganz schwere Sachen nicht. Also so, das was ich jetzt am schlimmsten finde, wäre Beamtenbeleidigung, was er hatte. Mhm. Und der Einbruch, Diebstahl. Geht das jetzt die ganzen, seit 2 Jahre zusammen, sagst du? Geht ja. Das die ganze Zeit schon so? Ja. Geht er dann auch zur Arbeit? Hat er eine Arbeit? Nee, hat er nicht. Hat er einen Schulabschluss? Nee, auch nicht. Also er hängt nur rum und macht dummes Zeug? Markiert den dicken Willi zu Hause, auf Deutsch gesagt. Warum bist du mit ihm zusammen? Weil ich ihn liebe. Ja, aber er macht dir doch offensichtlich sehr viele Probleme in deinem Leben. Du hast es doch selbst wahrscheinlich schon schwer genug. Ja, also wir haben es jetzt schon so hinbekommen, dass wenn er nächste Woche entlassen wird, ist er straffrei. Mhm. Also alles ist eingestellt danach. Kannst du ihn dann vielleicht bewegen, dass er dann... zumindest versucht, auf eine gerade Bahn zu gehen, sprich Schulabschluss nachzumachen, irgendwann eine Lehre, sowas. Er will ja eine Lehre machen, also das auf jeden Fall. Er hat auch jahrelang bei seinem Vater an der Firma gearbeitet, so wie ich das jetzt weiß. Mhm. Und er möchte gerne eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker machen, aber ohne Schulabschluss findet man ja auch keine Ausbildung. Nee, aber er ist erst 20 Jahre alt, das heißt, er könnte einen Hauptschulabschluss, den kann man ja nachmachen, das ist ja kein Ding. Ja. Da ist er zu faul für. Er sagt dann, ich möchte nicht in die Schule. Ich sage, wenn du eine Ausbildung machst, musst du auch in die Schule. Mhm. Das habe ich auch 3 Jahre lang durchgemacht. Mhm. Was machst du denn beruflich im Moment? Ich momentan bin ich im Altenheim als Pflegerin. Also okay. Guter Job. Ja, im Moment, es hat so angefangen, ich habe Sozialstunden da gemacht. Mhm. Dadurch habe ich die Ausbildung bekommen und bin jetzt seit super. Knapp 3 Monaten in der Ausbildung. Und gefällt es dir? Es geht. Warum es geht? Ich lag jetzt vor kurzem im Krankenhaus in einem Altenheimkeim. Ach so. Mhm. Und dann meinten dann, hör auf mit dem Job. Aber ich finde das eigentlich schön, alten Leuten zu helfen. Mhm. Gut, also wenn du das so empfindest, dann zieh es auch durch. Es ist ein guter Job, es ist ein befriedigender Job, ein sehr sinnvoller Job. Und wenn du die Lehre durchgezogen hast, hast du was sehr Solides in der Hand. Also ich kann dir dazu nur raten, wenn du das Grundinteresse dazu hast. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Also ich finde das schön, wenn die alten Leute sich freuen, wenn man denen hilft. So, also ich merke ja, dass du dich bemühst und du machst Sachen und du arbeitest an dir. Ich würde dem ein Ultimatum stellen, deinem Freund. Ich würde das sagen. Das habe ich schon so oft gemacht. Ja, aber dann musst du auch konsequent sein. Dann musst du sagen, also noch einmal jetzt und wenn du jetzt nicht da auf die Reihe kriegst, bin ich weg. Das habe ich vor 1,5 Wochen noch gehabt. Ja, du kannst es ja jetzt vielleicht noch einmal machen. Er kommt jetzt aus dem Knast raus. Und dann ich habe es in meinem Brief geschrieben. Ja, aber wirst du auch bereit sein, die Konsequenzen dann zu ziehen? Wenn er wieder... Schwere Willen muss ich es dann leider machen, wenn er sich nicht daran hält. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich dein Leben nur belastet, so einen Partner zu haben. Also belastend ist es schon, weil ich habe das Gefühl, ich kümmere mich um 2 Kinder. Natürlich, natürlich. Und es sind immer neue Schwierigkeiten und immer wieder neue Nervereien. Und dann macht er dieses und macht jenes. Und es wäre doch toll, wenn da auch eine geordnete Bahn laufen würde bei ihm. Dann wäre es doch eine gute Beziehung auch. Na natürlich, so, dann hätte ich auch. So, ja, du hast es richtig gesagt, da musst du dich wie um ein Kind drum kümmern. Sei nicht zu großzügig mit ihm. Vielleicht rüttelt ihn das auch auf für sein Leben, wenn er merkt, du meinst das ernst und du schmeißt ihn raus aus eurer Beziehung, wenn der nur rumhängt. Das hat seine Mutter mir auch schon gesagt. Mhm. Und die kennt ihn gut. Ja, die hatten jetzt 3 Jahre keinen Kontakt mehr, weil er bei denen auch eingebrochenes Autos geklaut hat. Mhm. Jetzt haben die eben die letzte Chance gegeben. Mhm. Ja, ich weiß nicht, was dabei jetzt noch rauskommt. Ja, wie die letzte Chance bei den Eltern, wie ist das gelaufen? Beim letzten Mal, wo er im Knast war, hat er seinem Vater einen Brief geschrieben und daraus kam der Kontakt langsam wieder. Mhm, mhm. Aber der ist jetzt wieder voll da. Achso, und er hat sie jetzt nicht nochmal enttäuscht? Nee, bis jetzt nicht. Liebes Sammy, ich kann dir nur raten, hart zu sein. Das tust du für dich und letztendlich tust du das auch für ihn. Indem du nachgiebig bist und das mitmachst, schadest du ihm und auch dir. Also ist keinem gedient damit. mehr kann ich dir nicht sagen. Mhm. Und ich wünsche dir, dass du deine Ausbildung schaffst und vielleicht auch irgendwann dein Kind dann wieder ganz zu dir bekommst. Ist das ein Ziel, ein Wunsch? Also ich habe jetzt vom Jugendamt die Erlaubnis, die schon mal am Wochenende zu haben. Mhm. Aber nur, wenn mein Freund nicht dabei ist. Mhm. Also er darf keinen Kontakt mit meinem Kind haben. Ja, siehst du, das ist doch auch schon so ein Warnsignal. Wenn der Freund sogar da rein... Nee, das hat damit allgemein gar nichts zu tun. Ach so. Das ist schon wieder eine andere Geschichte, so, was passiert ist damals. Okay, dann lassen wir das mal. Das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist eigentlich eine nicht schöne Geschichte. Ja gut, dann erzähl sie mal kurz. Also mein Kind, die war 2, wo ich meinen Freund ja kennengelernt habe. Mhm. Und ich habe sie bei einem Freund gelassen, nur kurz in die Stadt zu gehen, was wirklich auch 5 Minuten entfernt ist von ihm. Bei diesem Freund, über den wir die ganze Zeit geredet haben? Nee, ein anderer, beim anderen. Ein guter Freund. Okay. Mhm. Und habe Pampers gekauft, weil ich keine mehr mit hatte. Mhm. Also dann kam ich wieder, die Kleine war wach, ich habe sie gewickelt, habe nichts bemerkt. Dann ist sie 2 Tage später zur U-Untersuchung gegangen, die sie dann hatte. Und da wurde festgestellt, dass versucht wurde, meine Tochter zu missbrauchen. Das wiederum war aber nicht der jetzt im Knast sitzt, um es nochmal zu sagen. Nee, er war ja zum Beispiel, war er mit mir ja unterwegs. Ja, okay. Also wir können nicht genau sagen, wer es war. Mhm. Meine Mutter verdächtigt natürlich direkt meinen Freund. Aber der war ja mit dir unterwegs. Genau, das Einzige, also der Vater von ihr, den schließe ich auch aus. Mhm. Also das könnte ich mir nicht vorstellen. Mhm. Und ich kann eigentlich jetzt mir vorstellen, kann, den ich der Kleinen für ein paar Stündchen anvertraut habe. Aber wieso darf denn, weil der Verdacht nicht hundertprozentig ausgeräumt ist, deinem Freund gegenüber, der jetzt im Knast sitzt, darf der nicht dabei sein, wenn du die Kleine siehst? Oder wie verstehe ich das? Genau. Ah, verstehe. Mhm. Alles also kompliziert. Sie darf nicht in die Nähe von meinem Freund. Ich verstehe. Also Sammy, ich sag's nochmal, sei streng zu ihm und zieh dein Ding durch. Ich glaube, dann seid ihr schon auf einer guten Spur. Okay? Ja. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss. So. 1.47 Uhr. Eine sehr gute Zeit für Stefan. Stefan ist 48. Guten Morgen, Stefan. Morgen. Hallo Stefan, und was geht's bei dir? Ja, viele Sachen. Ich habe heute meine Frau geschlagen, dass ich das nicht wollte. Ja, da jetzt, also. Zum ersten Mal? Ja. Wirklich? Ja, ja. Wie lange seid ihr verheiratet? 27 Jahre. Und warum hast du sie heute geschlagen? Weil ich einen Reinlichkeitsfimmel bin, sag ich mal. Du hast einen Reinlichkeitsfimmel. Richtig. Und sie ist nicht so reinlich, oder wie? Doch schon, aber nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Ich bin nämlich herztransplantiert vor 10 Monaten, deswegen. Ach so. Das heißt, ich habe ein neues Herz bekommen. Ja, das heißt, also das muss sogar bei dir sehr sauber sein, damit du nicht infiziert wirst mit irgendwelchen Keimen. Richtig. Ah ja, und was hat deine Frau falsch gemacht? Ja, die hält die Wohnung nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Woran eskalierte denn der Streit heute? Ja, ich habe ihr das immer wieder erklärt und sie fährt immer in den alten Rhythmen rein. Was genau hast du ihr denn erklärt? Was soll sie denn wie machen? Ja, zum Beispiel die Löffel von das abends stehen bleibt, morgens wegzuräumen. Also dass sie es morgens erst wegräumen, statt abends stehen zu lassen. Mhm. Aber es geht, aber die Löffel waren dann schon gereinigt, oder wie? Nein, die lagen da auf dem Tisch dann. In so einem Puddingbecher zum Beispiel. Ja. Und sie lässt es dann liegen? Ja, und wischt auch den Tisch nicht ab. Und morgens, was macht sie morgens mit den Löffeln dann? Ja, dann den putzt sie natürlich ab und steht sie in die Spülmaschine. Mhm. Also dir wäre lieber, da hast du natürlich recht, wenn abends der Tisch dann abgeräumt würde und die Löffel gleich in die Spülmaschine kommen. Ja, und ihr die Küche durchgefegt wird. Und ne? Die Küche durchgefegt wird, ja. Aber das ist doch eigentlich sogar ganz, ganz, ganz logisch, wenn man so einen schwer kranken Menschen an der Seite hat oder der so schwer krank war. Wie reagiert sie denn darauf, wenn du das kritisierst? Du übertreibst das alle mit der Sauberkeit und dies und jenes, ne? Hat man dir das denn in der Klinik so erklärt, dass du ein großes Augenmerk drauf hast? Ja, klar. Man darf ja keine Lebensmittel, kein Käse, Rohkäse oder Schinken, sowas darf man ja nicht essen. Mhm. Weil da was drin ist, was dem Körper dann schaden könnte. Richtig, der kann mir sehr schaden sogar. So, wie ist das heute jetzt eskaliert, dass du sie geschlagen hast? Um was ging es da? Ja, das ist mein Sohn dazwischen gegangen, wir hatten uns gestritten. Ich habe gesagt, sie soll aus dem Bett raus, weil sie sich die Strümpfe nicht ausgezogen hat, weil sie so über den Boden läuft. Und ich steht meine Frau über alles, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ja, ja, erklär mal weiter. Das muss ja dann irgendwann sich hochgeschaukelt haben. Und ja, das hat sich ja so. Das jetzt geht, ich versuche das jetzt seit Monaten zu erklären und es wird nicht besser. So, und dann bist du verspricht sie was, sie wird jetzt aufpassen und trotzdem macht es nicht. Und wer macht die ganze Arbeit? Ich. Okay. Dann sagst du das, hast du das gesagt und dann bist du hingegangen, hast ja einige geschallert oder wie? Nein, ich lag hier auf dem Sofa und dann ist halt eskaliert und... Ja, erklär doch mal, wie das eskaliert ist. Wie ist das? Ich habe dann gesagt, das kann es nicht sein. Morgen lasse ich mich scheiden. Ich muss morgen auch zum Fachklinik nach Bad Oeynhausen. Mhm. Und ja, da ist alles so ein bisschen, auch ein bisschen nervlich bei mir zu viel gewesen. Dann hat sich ein Wort ins andere gegeben, sie hat sich verteidigt, dann war Streit zwischen euch. Und was hast du dann ganz genau gemacht mit deiner Frau? Ich habe sie eine Backpfeife gegeben, so wie es aussieht. Wie hat sie reagiert darauf? Ja, meine Tochter steht mir, gesagt, das wäre ein bisschen mehr als eine Backpfeife gewesen. Ach, die also, Tochter steht gerade neben dir? Ja. Ja, es war mehr als eine Backpfeife. Sie sagte, das wäre mehr eine Backpfeife gewesen. Gibst du mir die Tochter mal eben? Ja. Gibst du sie mir mal? Hallo? Hallo, ich grüße dich. Du bist die Tochter von dem Stefan. Genau, ich bin Jessica. Jessica, wie alt bist du, Jessica? Ich bin 23. Und dein Papa druckste gerade so ein bisschen rum. Ich musste ihm das so ein bisschen aus der Nase ziehen. Du warst dabei. Ich war dabei, genau. Und beschreib du doch mal die Szene. Also nicht mit Faust, das natürlich nicht. Also so weit nicht gekommen. Aber der ist völlig, sagen wir mal, er hat alles aufgestaut und ist auf so explodiert, sag ich jetzt mal. Mhm. Er hat sich so drauf festziehen mit dem Putzen und mit dem Sauberkeit und wir machen auch alles. Mhm. Nur man muss auch bedenken, meine Mutter, die hatte ja auch, das war auch nicht nicht gerade eine leichte Zeit für sie. Das glaube ich. Der war nämlich seit August 2010 war er im Krankenhaus gewesen und ist erst Januar 2013 und dann bis Januar 2014 da gewesen. Mhm. Also er hat ihr richtig eine gelangt, kann man das so sagen? Genau. Ja. Wie hat deine Mutter darauf reagiert? Ja, die lässt sich nichts gefallen. Also sie ist eine starke Frau. Was und, heißt das? Hat sie ihm zurückgeschlagen oder wie? Sie hat sich gewehrt. Also da haben die beiden sich geschlagen heute? Ja, es war alles sehr ganz schnell. Mhm. Und du warst dabei und dein Bruder war auch dabei? Ja. Und ich meine, als Kinder geht man doch dann dazwischen, oder was habt ihr gemacht? Doch, mein Bruder ging dazwischen, weil ich im Moment körperlich ein bisschen angeschlagen bin. Mhm. Du kannst es ja gut, wohnt ihr alle zusammen da in einem Haus? Ja, wohnen ja. Wir. So, du kannst es ja ganz gut beurteilen. Übertreibt dein Vater mit der Sauberkeit? Sagen wir mal so, ich kann es teils verstehen, weil ich mache eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Ah ja, dann bist du ja vom Fach. Genau. Mhm. Und ich kann es auch verstehen mit der Hygiene, aber dass meine Mutter, die gesagt, die ist sehr oft fertig, die ist sehr müde, dann kann ich auch verstehen, dass sie dann abends ins Bett möchte, weil wir haben ja auch einen behinderten Bruder, der ist Autist, der steht nachts auch auf. Also sehr belastend für alle. Sehr belastend, genau. Das heißt, deine Mutter hat aber richtig dann was hinter sich. Einmal genau. Die Krankheit deines Vaters, dann den behinderten Bruder. Mhm. Und ja, und genau, dann noch andere, einfach dann noch normale Sorgen, wie zum Beispiel Geldsorgen und alles. Würdest du sagen, beide haben so ein bisschen recht? Beide haben, ja. Oder beide haben Schuld, so vielleicht. Das, ich sag mal teils. Also ich habe denen oft gesagt, macht eine Therapie, bevor das eskaliert. Aber nö, die wollten nicht. Die sagen immer, die können das, die können das alles besser. Und Das ist jetzt ein gutes Stichwort. Dann bitte ich dich jetzt, liebe Jessica, danke, dass wir haben auch reden können, deinen Vater mir wieder zurückzugeben. Natürlich, gerne geschehen. Tschüss, vielen Jessica. Dank, Domian. Ja, sehr gerne. Tschüss. Guten Tag, Herr Domian. Jetzt haben Sie auch meine Tochter kennengelernt. Ja, sehr nett. So haben wir das jetzt ganz gut. Fand ich ganz gut, weil ich jetzt noch einen anderen Blickwinkel gehört habe. Bereust du es, was du gemacht hast? Ja, ich sag ja teils, ne? Das heißt, bereuen ja auf einer Seite. Und auf einer Seite hat sie es mal verdient, weil ich seit 10 Monaten dagegen rede, ne? Ach, Stefan, also ich finde, du solltest auf jeden Fall bereuen, dass du gewalttätig geworden bist. Du kannst kritisieren, was du kritisieren willst, aber du solltest das ganz klar bereuen. Ich glaube, dann kannst du viel Frieden schon machen zwischen euch. Ja, ich bereue es ja auch. Ja. Aber Sie müssen, Herr Domian, Sie müssen sich vorstellen, meine Frau hat durch meinen behinderten Sohn, konnte er nicht kommen. Nicht nach Bad Oeynhausen kommen. Und ich liege da in Bad Oeynhausen alleine. Und über Weihnachten war das alles. Mhm. ich glaube, dass bei euch auch die Nerven blank liegen. Du hast eine extrem schwere Zeit hinter dir. Du bist herztransplantiert, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Da ist eine Familie, da ist ein autistischer Junge. Das stecken alle nicht leicht weg, so etwas. Nee. Deine Tochter, die Jessica, hat gerade was sehr Kluges gesagt, finde ich. Die hat vorgeschlagen, dass ihr beide zu einem Therapeuten gehen sollt. Ja, einen Termin haben wir ja schon. Erst am 4.11. Na ja, gut, das ist ja nicht mehr lange hin. 4.11. Nee, Gott sei Dank. Das ist ja nicht mehr lange. Und das willst du auch und sie will das auch. Ja, ich will das auf jeden Fall. Ja, das ist doch gut. So kann man, glaube ich, doch an die ganze Sache rangehen. Entschuldige dich mal bei ihr morgen. Ja, das werde ich tun. Entschuldige dich. Es war nicht richtig, das weiß ich auch, aber wie ich manchmal liegen die Nerven blank. Ne? Ja, das kann ich auch verstehen. Ich habe gerade schon zu Jessica gesagt, ihr habt beide recht und beide etwas schuld. Hm. Und wenn man das so einsieht, kann man ja auch wieder eine Linie finden. Ja. Wie ist denn dein Grundempfinden? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist das Grundempfinden zu deiner Frau? Das ist eigentlich liebste immer noch wie ersten Tag. Das ist meine große Liebe. Ja, guck mal, das ist doch ein schöner Satz. Also da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ja. Die ist meine große Liebe, ne? Ja, und da muss man dann auch was für machen. Ja. Und das heißt, wenn ihr beiden dann zu einer Therapie geht, vielleicht könnt ihr das wieder einrenken. Vielleicht übertreibst du es auch ein bisschen mit deiner Hygiene. Lass dich von deiner Tochter. Das ist das Problem. Man weiß nicht, wo man ansetzen darf und nicht. Mhm. Das wird ja wirklich gelernt, Hygiene. Mhm. Ja, klar. Du bist jetzt so frisch herztransplantiert, da haben wir gar nicht erst drüber gesprochen. Wie geht es dir denn körperlich? Gesundheitlich? Eigentlich geht's mir seelisch mehr kaputt als körperlich, sag ich mal. Und seelisch, weil es zu Hause nicht so gut läuft? Auch. Ja. Auch finanzielle Sachen sind das, wo ich früher viele Fehler gemacht habe. Mhm. Das hat André auch gehalten. Und jetzt heute Abend, ich habe mal meinen Sohn ganz große Fehler gemacht, bei meinem Zweitältesten. Was hast du gemacht? Ich habe ihn rausgeschmissen, auch das, weil wieder die Situation wieder richtig eskaliert ist, ne? Heute Abend, hast du den Sohn rausgeschmissen? Nee, heute Abend nicht, das war vor längerer Zeit. Achso, das war vor längerer Zeit, achso. Mhm. Ich bin auch in Psychotherapie, also so ist es ja nicht, ne? Und ich muss sagen, Leute, die warten 2-3 Jahre sind auf der Warteliste, haben sie mir auch gesagt, ich habe nach 2 Tagen mein Herz bekommen. Und du bist, habe ich es gerade akustisch richtig verstanden, du bist auch in einer Psychotherapie? Ja. Ja, das ist doch wunderbar, da kannst du das doch auch... Ja, jetzt habe ich auch vor kurzem einen Schlaganfall, jetzt habe ich erst kurz vor Weihnachten am 23. habe ich erst wieder einen Termin bei den Doktor. Ach so, na gut, aber ihr habt jetzt erstmal gemeinsam am 4.11. einen Termin. Mhm. Eigentlich ist es ja alles ein großes Glück, du hast dein Herz bekommen, die Operation hat gut funktioniert, dir geht's körperlich gut. Ja. Das muss man ja alles wertschätzen. Jetzt macht euch euer Leben nicht kaputt durch dich. Ja, du, nein, deswegen habe ich auch Angst, dass ich mein Herz verliere. Dass du dich jetzt wieder so aufregst und das... Oder nein, das nicht. Nein, das nicht. Nein, dass ich mein im Grunde eigentlich ist alles so schwer und das Finanzielle und man kann das schon nicht mehr und... Das heißt, hat Jessica ja gerade auch angedeutet, da sind auch finanzielle Sorgen bei euch. Ja. Also der drückt sehr viel, an allen Ecken drückt es euch. Ja, also uns hat es richtig, ich sag mal, seit ich krank geworden bin, hat es mich finanziell richtig runtergezogen. Mhm. Wenn man hier in Deutschland, muss man ganz klar sagen, es gehört auch jetzt nicht hier zur Sendung. Achso. Ja, ich meine, das ist, glaube ich, gleich Schluss, weiß. Gleich Schluss. Stefan, aber da du jetzt sehr aufgewühlt bist, werden wir dich auch gleich nochmal anrufen, das verspreche ich dir. Oh, danke schön. Das wird die Sabine gleich machen und dir wünsche ich alles Gute und geht mal sehr motiviert zu dem Termin und entschuldige dich morgen bei deiner Frau, okay? Mache ich. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Du legst auf, wir melden uns. Ja, gut, danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik Andreas Fulford und nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Horror. Ich möchte gerne mit euch über Horror und Grusel sprechen. Habt ihr schon mal so etwas richtig Gruseliges oder Spukhaftes erlebt? Vielleicht beim Gläserrücken oder bei einer Geisterbeschwörung oder auch einfach nur so, worauf ihr euch keinen Reim machen könnt. Ihr könnt gerne mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ich bin hochgespannt auf die Geschichten. Vielleicht wird's so interessant und spannend wie letzte Woche Mittwoch. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen und hören uns morgen 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao, ciao.